Der Intellekt ist bei den allermeisten eine schwerfällige, finstere und knarrende Maschine, welche übel in Gang zu bringen ist. Sie nennen es die Sache ernst nehmen, wenn Sie mit dieser Maschine arbeiten und gut denken wollen. Oh, wie lästig muss Ihnen das Gutdenken sein! Die liebliche, bestige Mensch verliert jedes Mal, wie es scheint, die gute Laune, wenn sie gut denkt. Sie wird ernst. Und wo Lachen und Fröhlichkeit ist, da taugt das Denken nichts, so lautet das Vorurteil dieser ernsten Bestie gegen alle fröhliche Wissenschaft. Wohlan, zeigen wir, dass es ein Vorurteil ist. Das Bewusstsein. Die Bewusstheit ist die letzte und späteste Entwicklung des Organischen und folglich auch das unfertigste und unkräftigste daran. Aus der Bewusstheit stammen unzählige Fehlgriffe, welche machen, dass ein Tier, ein Mensch zugrunde geht, früher als es nötig wäre. Über das Geschick, wie Homer sagt. Wäre nicht der erhaltende Verband der Instinkte so überaus viel mächtiger, diente er nicht im Ganzen als Regulator. An ihrem verkehrten Urteilen und Fantasieren mit offenen Augen, an ihrer Ungründlichkeit und Leichtgläubigkeit, kurz eben an ihrer Bewusstheit, müsste die Menschheit zugrunde gehen. Oder vielmehr ohne jenes gäbe es diese längst nicht mehr. Bevor eine Funktion ausgebildet und reif ist, ist sie eine Gefahr des Organismus. Gut, wenn sie so lange tüchtig tyrannisiert wird. So wird die Bewusstheit tüchtig tyrannisiert und nicht am wenigsten von dem Stolze darauf. Man denkt, hier sei der Kern des Menschen, sein bleibendes, ewiges, letztes, ursprünglichstes. Man hält die Bewusstheit für eine feste gegebene Größe, leugnet ihr Wachstum, ihre Intermittenzen, nimmt sie als Einheit des Organismus. Diese lächerliche Überschätzung und Verkennung des Bewusstseins hat die große Nützlichkeit zur Folge, dass damit eine allzu schnelle Ausbildung desselben verhindert worden ist. Weil die Menschen die Bewusstheit schon zu haben glaubten, haben sie sich wenig Mühe darum gegeben, sie zu erwerben. Und auch jetzt noch steht es nicht anders. Es ist immer noch eine ganz neue und eben erst dem menschlichen Auge aufdämmernde, kaum noch deutlich erkennbare Aufgabe, das Wissen sich einzuverleiben und instinktiv zu machen. Eine Aufgabe, welche nur von denen gesehen wird, die begriffen haben, dass bisher nur unsere Irrtümer uns einverleibt waren und dass alle unsere Bewusstheit sich auf Irrtümer bezieht. Vom Ziele der Wissenschaft. Wie? Das letzte Ziel der Wissenschaft sei, dem Menschen möglichst viel Lust und möglichst wenig Unlust zu schaffen? Wie, wenn nun Lust und Unlust so mit einem Stricke zusammengeknüpft wären, dass wer möglichst viel von der einen haben will, auch möglichst viel von der anderen haben muss? Dass wer das himmelhoch jauchzen lernen will, sich auch für das zum Tode betrübt bereithalten muss? Und so steht es vielleicht. Die Stoiker glaubten wenigstens, dass es so stehe und waren konsequent, als sie nach möglichst wenig Lust begehrten, um möglichst wenig Unlust vom Leben zu haben. Wenn man den Spruch im Munde führte, der Tugendhafte ist der Glücklichste, so hatte man in ihm sowohl ein Aushängeschild der Schule für die große Masse als auch eine kasuistische Feinheit für die Feinen. Auch heute noch habt ihr die Wahl, entweder möglichst wenig Unlust, kurz Schmerzlosigkeit, und im Grunde dürften Sozialisten und Politiker aller Parteien ihren Leuten ehrlicherweise nicht mehr verheißen. Oder möglichst viel Unlust als Preis für das Wachstum einer Fülle von feinen und bisher selten gekosteten Lüsten und Freuden. Entschließt ihr euch für das Erstere? Wollt ihr also die Schmerzhaftigkeit der Menschen herabdrücken und vermindern? Nun, so müsst ihr auch ihre Fähigkeit zur Freude herabdrücken und vermindern. In der Tat kann man mit der Wissenschaft das eine wie das andere Ziel fördern. Vielleicht ist sie jetzt noch bekannter wegen ihrer Kraft, den Menschen um seine Freuden zu bringen und ihn kälter, statuenhafter, stoischer zu machen. Aber sie könnte auch noch als die große Schmerzbringerin entdeckt werden. Und dann würde vielleicht zugleich ihre Gegenkraft entdeckt sein, ihr ungeheures Vermögen, neue Sternenwelten der Freude aufleuchten zu lassen. Zur Lehre vom Machtgefühl. Mit Wohltun und Wehtun übt man seine Macht an anderen aus. Mehr will man dabei nicht. Mit Wehtun an solchen, denen wir unsere Macht erst fühlbar machen müssen. Denn der Schmerz ist ein viel empfindlicheres Mittel dazu als die Lust. Der Schmerz fragt immer nach der Ursache, während die Lust geneigt ist, bei sich selber stehen zu bleiben und nicht rückwärts zu schauen. Mit Wohltun und Wohlwollen an solchen, die irgendwie schon von uns abhängen, das heißt gewohnt sind, an uns als ihre Ursachen zu denken. Wir wollen ihre Macht mehren, weil wir so die unsere mehren. Oder wir wollen ihnen den Vorteil zeigen, den es hat, in unserer Macht zu stehen. So werden sie mit ihrer Lage zufriedener und gegen die Feinde unserer Macht feindseliger und kampfbereiter sein. Ob wir beim Wohl oder Wehtun Opfer bringen, verändert den letzten Wert unserer Handlungen nicht. Selbst wenn wir unser Leben daran setzten, wie der Märtyrer zugunsten seiner Kirche, es ist ein Opfer, gebracht unserem Verlangen nach Macht oder zum Zweck der Erhaltung unseres Machtgefühls. Wer da empfindet, ich bin im Besitz der Wahrheit, wie viel Besitztümer lässt der nicht fahren, um diese Empfindung zu retten? Was wirft er nicht alles über Bord, um sich oben zu erhalten, das heißt über den anderen, welche der Wahrheit ermangeln? Gewiss ist der Zustand, wo wir wehtun, selten so angenehm, so ungemischt angenehm, wie der, in welchem wir wohltun. Es ist ein Zeichen, dass uns noch Macht fehlt oder verrät den Verdruss über diese Armut. Es bringt neue Gefahren und Unsicherheiten für unseren vorhandenen Besitz von Macht mit sich und umwölkt unseren Horizont durch die Aussicht auf Rache, Hohn, Strafe, Misserfolg. Nur für die reizbarsten und begehrlichsten Menschen des Machtgefühls mag es lustvoller sein, dem Widerstrebenden das Siegel der Macht aufzudrücken, für solche, denen der Anblick des bereits Unterworfenen, als welcher der Gegenstand des Wohlwollens ist, Last und Langeweile macht. Es kommt darauf an, wie man gewöhnt ist, sein Leben zu würzen. Es ist eine Sache des Geschmacks, ob man lieber den langsamen oder den plötzlichen, den sicheren oder den gefährlichen und verwegenen Machtzuwachs haben will. Man sucht diese oder jene Würze immer nach seinem Temperamente. Eine leichte Beute ist stolzen Naturen etwas Verächtliches. Sie empfinden ein Wohlgefühl erst beim Anblick ungebrochener Menschen, welche ihnen Feind werden könnten. Und ebenso beim Anblick aller schwer zugänglichen Besitztümer. Gegen den Leidenden sind sie oft hart, denn er ist ihres Strebens und Stolzes nicht wert. Aber umso verbindlicher zeigen sie sich gegen die Gleichen, mit denen ein Kampf und Ringen jedenfalls ehrenvoll wäre, wenn sich einmal eine Gelegenheit dazu finden sollte. Unter dem Wohlgefühle dieser Perspektive haben sich die Menschen der ritterlichen Kaste gegeneinander an eine ausgesuchte Höflichkeit gewöhnt. Mitleid ist das angenehmste Gefühl bei solchen, welche wenig stolz sind und keine Aussicht auf große Eroberungen haben. Für sie ist die leichte Beute, und das ist jeder Leidende, etwas Entzückendes. Man rühmt das Mitleid als die Tugend der Freudenmädchen. Was alles Liebe genannt wird. Habsucht und Liebe. Wie verschieden empfinden wir bei jedem dieser Worte. Und doch könnte es derselbe Trieb sein, zweimal benannt. Das eine Mal verunglimpft vom Standpunkte der bereits Habenden aus, in denen der Trieb etwas zur Ruhe gekommen ist und die nun für ihre Habe fürchten. Das andere Mal vom Standpunkte der Unbefriedigten, Durstigen aus und daher verherrlicht als gut. Unsere Nächstenliebe, ist sie nicht ein Drang nach neuem Eigentum? Und ebenso unsere Liebe zum Wissen, zur Wahrheit und überhaupt all jener Drang nach Neuigkeiten. Wir werden des alten, sicher Besessenen allmählich überdrüssig und strecken die Hände wieder aus. Selbst die schönste Landschaft, in der wir 3 Monate leben, ist unserer Liebe nicht mehr gewiss. Und irgendeine fernere Küste reizt unsere Habsucht an. Der Besitz wird durch das Besitzen zumeist geringer. Unsere Lust an uns selber will sich so aufrechterhalten, dass sie immer wieder etwas Neues in uns selber verwandelt. Das eben heißt Besitzen. Eines Besitzes überdrüssig werden, das ist unser selber überdrüssig werden. Man kann auch an zu viel leiden, auch die Begierde wegzuwerfen, auszuteilen, kann sich den Ehrennamen Liebe zulegen. Wenn wir jemanden leiden sehen, so benützen wir gerne die jetzt gebotene Gelegenheit, Besitz von ihm zu ergreifen. Dies tut zum Beispiel der Wohltätige und Mitleidige. Auch er nennt die in ihm erweckte Begierde nach neuem Besitz Liebe und hat seine Lust dabei, wie bei einer neuen, ihm winkenden Eroberung. Am deutlichsten aber verrät sich die Liebe der Geschlechter als Drang nach Eigentum. Der Liebende will den unbedingten Alleinbesitz der von ihm ersehnten Person. Er will eine ebenso unbedingte Macht über ihre Seele wie ihren Leib. Er will allein geliebt sein und als das Höchste und Begehrenswerteste in der anderen Seele wohnen und herrschen. Erwägt man, dass dies nichts anderes heißt, als alle Welt von einem kostbaren Gute, Glücke und Genusse ausschließen? Erwägt man, dass der Liebende auf die Verarmung und Entbehrung aller anderen Mitbewerber ausgeht und zum Drachen seines goldenen Hortes werden möchte, als der rücksichtsloseste und selbstsüchtigste aller Eroberer und Ausbeuter? Erwägt man endlich, dass dem Liebenden selber die ganze andere Welt gleichgültig, blass, wertlos erscheint und er jedes Opfer zu bringen, jede Ordnung zu stören, jedes Interesse hinten nachzusetzen bereit ist? So wundert man sich in der Tat, dass diese wilde Habsucht und Ungerechtigkeit der Geschlechtsliebe dermaßen verherrlicht und vergöttlicht worden ist, wie zu allen Zeiten geschehen, ja, dass man aus dieser Liebe den Begriff Liebe als den Gegensatz des Egoismus hergenommen hat, während sie vielleicht gerade der unbefangenste Ausdruck des Egoismus ist. Hier haben offenbar die Nichtbesitzenden und Begehrenden den Sprachgebrauch gemacht. Es gab wohl ihrer immer zu viele. Solche, welchen auf diesem Bereiche viel Besitz und Sättigung gegönnt war, haben wohl hier und da ein Wort vom wütenden Dämon fallen lassen, wie jener liebenswürdigste und geliebteste aller Athener, Sophokles. Aber Eros lachte jederzeit über solche Lästerer, es waren immer gerade seine größten Lieblinge. Es gibt wohl hier und da auf Erden eine Art Fortsetzung der Liebe, bei der jenes habsüchtige Verlangen zweier Personen nacheinander einer neuen Begierde und Habsucht, einem gemeinsamen höheren Durste nach einem über ihnen stehenden Ideale gewichen ist. Aber wer kennt diese Liebe? Wer hat sie erlebt? Ihr rechter Name ist Freundschaft. Aus der Ferne. Dieser Berg macht die ganze Gegend, die er beherrscht, auf alle Weise reizend und bedeutungsvoll. Nachdem wir dies uns zum 100. Male gesagt haben, sind wir so unvernünftig und so dankbar gegen ihn gestimmt, dass wir glauben, er, der Geber dieses Reizes, müsse selber das Reizvollste der Gegend sein. Und so steigen wir auf ihn hinauf und sind enttäuscht. Plötzlich ist er selber und die ganze Landschaft um uns, unter uns, wie entzaubert. Wir hatten vergessen, dass manche Größe wie manche Güte nur auf eine gewisse Distanz hingesehen werden will und durchaus von unten, nicht von oben. So allein wirkt sie. Vielleicht kennst du Menschen in deiner Nähe, die sich selber nur aus einer gewissen Ferne ansehen dürfen, um sich überhaupt erträglich oder anziehend und kraftgebend zu finden. Die Selbsterkenntnis ist ihnen zu widerraten. An die Lehrer der Selbstlosigkeit. Man nennt die Tugenden eines Menschen gut, nicht in Hinsicht auf die Wirkungen, welche sie für ihn selber haben, sondern in Hinsicht auf die Wirkungen, welche wir von ihnen für uns und die Gesellschaft voraussetzen. Man ist von jeher im Lobe der Tugenden sehr wenig selbstlos, sehr wenig unegoistisch gewesen. Sonst nämlich hätte man sehen müssen, dass die Tugenden, wie Fleiß, Gehorsam, Keuschheit, Pietät, Gerechtigkeit, ihren Inhabern meistens schädlich sind, als Triebe, welche allzu heftig und begehrlich in ihnen walten und von der Vernunft sich durchaus nicht im Gleichgewicht zu den anderen Trieben halten lassen wollen. Wenn du eine Tugend hast, eine wirkliche ganze Tugend und nicht nur ein Triebchen nach einer Tugend, so bist du ihr Opfer. Aber der Nachbar lobt eben deshalb deine Tugend. Man lobt den Fleißigen, ob er gleich die Sehkraft seiner Augen oder die Ursprünglichkeit und Frische seines Geistes mit diesem Fleiße schädigt. Man ehrt und bedauert den Jüngling, welcher sich zu Schanden gearbeitet hat, weil man urteilt, für das ganze Große der Gesellschaft ist auch der Verlust des besten Einzelnen nur ein kleines Opfer. Schlimm, dass das Opfer Not tut. Viel schlimmer freilich, wenn der Einzelne anders denken und seine Erhaltung und Entwicklung wichtiger nehmen sollte als seine Arbeit im Dienste der Gesellschaft. Und so bedauert man diesen Jüngling nicht um seiner selbst willen, sondern weil ein ergebenes und gegen sich rücksichtsloses Werkzeug, ein sogenannter braver Mensch, durch diesen Tod der Gesellschaft verloren gegangen ist. Vielleicht erwägt man noch, ob es im Interesse der Gesellschaft nützlicher gewesen sein würde, wenn er minder rücksichtslos gegen sich gearbeitet und sich länger erhalten hätte. Ja, man gesteht sich wohl einen Vorteil davon zu, schlägt aber jenen anderen Vorteil, dass ein Opfer gebracht ist und die Gesinnung des Opfertiers sich wieder einmal augenscheinlich bestätigt hat, für höher und nachhaltiger an. Es ist also einmal die Werkzeugnatur in den Tugenden, die eigentlich gelobt wird, wenn die Tugenden gelobt werden, und sodann der blinde, in jeder Tugend waltende Trieb, welcher durch den Gesamtvorteil des Individuums sich nicht in Schranken halten lässt. Kurz, die Unvernunft in der Tugend, vermöge deren das Einzelwesen sich zur Funktion des Ganzen umwandeln lässt. Das Lob der Tugenden ist das Lob von etwas Privatschädlichem. Das Lob von Trieben, welche dem Menschen seine edelste Selbstsucht und die Kraft zur höchsten Obhut über sich selber nehmen. Freilich, zur Erziehung und zur Einverleibung tugendhafter Gewohnheiten kehrt man eine Reihe von Wirkungen der Tugend heraus, welche Tugend und Privatvorteil als verschwistert erscheinen lassen. Und es gibt in der Tat eine solche Geschwisterschaft. Der blindwütende Fleiß zum Beispiel. Diese typische Tugend eines Werkzeugs wird dargestellt als der Weg zu Reichtum und Ehre und als das heilsamste Gift gegen die Langeweile und die Leidenschaften. Aber man verschweigt seine Gefahr, seine höchste Gefährlichkeit. Die Erziehung verfährt durchweg so. Sie sucht den Einzelnen durch eine Reihe von Reizen und Vorteilen zu einer Denk- und Handlungsweise zu bestimmen, welche, wenn sie Gewohnheit, Trieb und Leidenschaft geworden ist, wieder seinen letzten Vorteil, aber zum allgemeinen Besten in ihm und über ihn herrscht. Wie oft sehe ich es, dass der blindwütende Fleiß zwar Reichtümer und Ehre schafft, aber zugleich den Organen die Feinheit nimmt, vermöge deren es einen Genuss an Reichtum und Ehren geben könnte. Ebenso, dass jenes Hauptmittel gegen die Langeweile und die Leidenschaften zugleich die Sinne stumpf und den Geist widerspenstig gegen neue Reize macht. Das fleißigste aller Zeitalter, unser Zeitalter, weiß aus seinem vielen Fleiße und Gelden nichts zu machen als immer wieder mehr Geld und immer wieder mehr Fleiß. Es gehört eben mehr Genie dazu auszugeben als zu erwerben. Nun, wir werden unsere Enkel haben. Gelingt die Erziehung, so ist jede Tugend des Einzelnen eine öffentliche Nützlichkeit und ein privater Nachteil im Sinne des höchsten privaten Zieles. Wahrscheinlich irgendeine geistig-sinnliche Verkümmerung oder gar der frühzeitige Untergang. Man erwäge der Reihe nach von diesem Gesichtspunkte aus die Tugend des Gehorsams, der Keuschheit, der Pietät, der Gerechtigkeit. Das Lob des selbstlosen, aufopfernden, tugendhaften, also desjenigen, der nicht seine ganze Kraft und Vernunft auf seine Erhaltung, Entwicklung, Erhebung, Förderung, Machterweiterung verwendet, sondern in Bezug auf sich bescheiden und gedankenlos, vielleicht sogar gleichgültig oder ironisch lebt. Dieses Lob ist jedenfalls nicht aus dem Geiste der Selbstlosigkeit entsprungen. Der Nächste lobt die Selbstlosigkeit, weil er durch sie Vorteile hat. Dächte der Nächste selber selbstlos, so würde er jenen Abbruch an Kraft, jene Schädigung zu seinen Gunsten abweisen, der Entstehung solcher Neigungen entgegenarbeiten und vor allem seine Selbstlosigkeit eben dadurch bekunden, dass er dieselbe nicht gut nennte. Hiermit ist der Grundwiderspruch jener Moral angedeutet, welche gerade jetzt sehr in Ehren steht. Die Motive zu dieser Moral stehen im Gegensatz zu ihrem Prinzip. Das, womit sich diese Moral beweisen will, widerlegt sie aus ihrem Kriterium des Moralischen. Der Satz, du sollst dir selber entsagen und dich zum Opfer bringen, dürfte, um seiner eigenen Moral nicht zuwiderzugehen, nur von einem Wesen dekretiert werden, welches damit selber seinem Vorteil entsagte und vielleicht in der verlangten Aufopferung der Einzelnen seinen eigenen Untergang herbeiführte. Sobald aber der Nächste oder die Gesellschaft den Altruismus um des Nutzens willen anempfiehlt, wird der gerade entgegengesetzte Satz, du sollst den Vorteil auch auf Unkosten alles anderen suchen, zur Anwendung gebracht, also in einem Atem ein Du sollst und Du sollst nicht gepredigt. Die Anzeichen der Korruption. Man beachte an jenen von Zeit zu Zeit notwendigen Zuständen der Gesellschaft, welche mit dem Wort Korruption bezeichnet werden, folgende Anzeichen. Sobald irgendwo die Korruption eintritt, nimmt ein bunter Aberglaube überhand und der bisherige Gesamtglaube eines Volkes wird blass und ohnmächtig dagegen. Der Aberglaube ist nämlich die Freigeisterei zweiten Ranges. Wer sich ihm ergibt, wählt gewisse ihm zusagende Formen und Formeln aus und erlaubt sich ein Recht der Wahl. Der Abergläubische ist, im Vergleich mit dem Religiösen, immer viel mehr Person als dieser. Und eine abergläubische Gesellschaft wird eine solche sein, in der es schon viele Individuen und Lust am Individuellen gibt. Von diesem Standpunkt aus gesehen erscheint der Aberglaube immer als ein Fortschritt gegen den Glauben und als Zeichen dafür, dass der Intellekt unabhängiger wird und sein Recht haben will. Über Korruption klagen dann die Verehrer der alten Religion und Religiosität. Sie haben bisher auch den Sprachgebrauch bestimmt und dem Aberglauben eine üble Nachrede, selbst bei den freiesten Geistern, gemacht. Lernen wir, dass er ein Symptom der Aufklärung ist. Zweitens beschuldigt man eine Gesellschaft, in der die Korruption Platz greift, der Erschlaffung. Und ersichtlich nimmt in ihr die Schätzung des Krieges und die Lust am Kriege ab, und die Bequemlichkeiten des Lebens werden jetzt ebenso heiß erstrebt wie ehedem die kriegerischen und gymnastischen Ehren. Aber man pflegt zu übersehen, dass jene alte Volksenergie und Volksleidenschaft, welche durch den Krieg und die Kampfspiele eine prachtvolle Sichtbarkeit bekam, jetzt sich in unzählige Privatleidenschaften umgesetzt hat und nur weniger sichtbar geworden ist. Ja, wahrscheinlich ist in Zuständen der Korruption die Macht und Gewalt der jetzt verbrauchten Energie eines Volkes größer als je. Und das Individuum gibt so verschwenderisch davon aus, wie es ehedem nicht konnte, es war damals noch nicht reich genug dazu. Und so sind es gerade die Zeiten der Erschlaffung, wo die Tragödie durch die Häuser und Gassen läuft, wo die große Liebe und der große Hass geboren werden und die Flamme der Erkenntnis lichterloh zum Himmel aufschlägt. Drittens pflegt man, gleichsam zur Entschädigung für den Tadel des Aberglaubens und der Erschlaffung, solchen Zeiten der Korruption nachzusagen, dass sie milder seien und dass jetzt die Grausamkeit gegen die ältere, gläubigere und stärkere Zeit gerechnet sehr in Abnahme komme. Aber auch dem Lobe kann ich nicht beipflichten, ebenso wenig als jenem Tadel. Nur so viel gebe ich zu, dass jetzt die Grausamkeit sich verfeinert und dass ihre älteren Formen von nun an wieder den Geschmack gehen. Aber die Verwundung und Folterung durch Wort und Blick erreicht in Zeiten der Korruption ihre höchste Ausbildung. Jetzt erst wird die Bosheit geschaffen und die Lust an der Bosheit. Die Menschen der Korruption sind witzig und verleumderisch. Sie wissen, dass es noch andere Arten des Mordes gibt als durch Dolch und Überfall. Sie wissen auch, dass alles gut Gesagte geglaubt wird. Viertens. Wenn die Sitten verfallen, so tauchen zuerst jene Wesen auf, welche man Tyrannen nennt. Es sind die Vorläufer und gleichsam die frühreifen Erstlinge der Individuen. Noch eine kleine Weile, und diese Frucht der Früchte hängt reif und gelb am Baume eines Volkes, und nur um dieser Früchte willen gab es diesen Baum. Ist der Verfall auf seine Höhe gekommen und der Kampf aller Art Tyrannen ebenfalls, so kommt dann immer der Cäsar, der Schlusstyrann, der dem ermüdeten Ringen um Alleinherrschaft ein Ende macht, indem er die Müdigkeit für sich arbeiten lässt. Zu seiner Zeit ist gewöhnlich das Individuum am reifsten und folglich die Kultur am höchsten und fruchtbarsten, aber nicht um seinetwillen und nicht durch ihn. Obwohl die höchsten Kulturmenschen ihrem Cäsar damit zu schmeicheln lieben, dass sie sich als sein Werk ausgeben. Die Wahrheit aber ist, dass sie Ruhe von außen nötig haben, weil sie ihre Unruhe und Arbeit in sich haben. In diesen Zeiten ist die Bestechlichkeit und der Verrat am größten, denn die Liebe zu dem eben erst entdeckten Ego ist jetzt viel mächtiger als die Liebe zum alten, verbrauchten, totgeredeten Vaterlande. Und das Bedürfnis, sich irgendwie gegen die furchtbaren Schwankungen des Glücks sicherzustellen, öffnet auch edlere Hände, sobald ein Mächtiger und Reicher sich bereit zeigt, Gold in sie zu schütten. Es gibt jetzt so wenig sichere Zukunft, da lebt man für heute. Ein Zustand der Seele, bei dem alle Verführer ein leichtes Spiel spielen. Man lässt sich nämlich auch nur für heute verführen und bestechen und behält sich die Zukunft und die Tugend vor. Die Individuen, diese wahren An- und für sichs, sorgen, wie bekannt, mehr für den Augenblick als ihre Gegensätze, die Herdenmenschen, weil sie sich selber für ebenso unberechenbar halten wie die Zukunft. Ebenso knüpfen sie sich gerne an Gewaltmenschen an, weil sie sich Handlungen und Auskünfte zutrauen, die bei der Menge weder auf Verständnis noch auf Gnade rechnen können. Aber der Tyrann oder Cäsar versteht das Recht des Individuums auch in seiner Ausschreitung und hat ein Interesse daran, einer kühneren Privatmoral das Wort zu reden und selbst die Hand zu bieten. Denn er denkt von sich und will über sich gedacht haben, was Napoleon einmal in seiner klassischen Art und Weise ausgesprochen hat. Ich habe das Recht, auf alles, worüber man gegen mich Klage führt, durch ein ewiges Das bin ich zu antworten. Ich bin abseits von aller Welt. Ich nehme von niemandem Bedingungen an. Ich will, dass man sich auch meinen Fantasien unterwerfe und es ganz einfach finde, wenn ich mich diesen oder jenen Zerstreuungen hingebe. So sprach Napoleon einmal zu seiner Gemahlin, als diese Gründe hatte, die eheliche Treue ihres Gatten in Frage zu ziehen. Die Zeiten der Korruption sind die, in welchen die Äpfel vom Baume fallen. Ich meine die Individuen, die Samenträger der Zukunft, die Urheber der geistigen Kolonisation und Neubildung von Staats- und Gesellschaftsverbänden. Korruption ist nur ein Schimpfwort für die Herbstzeiten eines Volkes.